Hör mein Lied, Violetta. Hör mein Lied, das zu dir fliegt. Komm herab in die Gondola. Komm herab, es wird schon spät. Hörst du nicht die alte Weise? Hörst du nicht, wie sie uns lacht? O komm zu mir herab, heute Nacht. O komm, Violetta. Violetta, erhöre mich, ich liebe dich, ja.